Grußbotschaft von Thomas Mayer-Falk. Schon 18 Jahre ist es her, im Jahre 1997, da erschien in Spanien das Buch eines Langzeitgefangenen. Seit 2007 ist es auch in deutscher Sprache verfügbar. Hau ab, Mensch! José Tario bereitet auf rund 360 Seiten seine Lebensgeschichte, vor allem jedoch seine Jahre unter dem brutalen spanischen Haftregime aus. Mit 19 Jahren und einer Strafe von 1,5 Jahren kommt er in das System. Am Ende steht er mit 71 Jahren Strafmaß da. Denn José verteidigt die Würde seiner Mitgefangenen und seine eigene, beteiligt sich an Gefängnisaufständen und lässt sich auch durch härteste Sanktionen der Knastschergen nicht brechen. Davon erzählt sein Buch. Mit sprachlicher Wucht, unprätentiös, an keiner Stelle larmoyant. Immer hat man den Eindruck, einen aufrecht vor sich stehenden José zu sehen. Nachdem im Knast ein Schlaganfall fälschlich als Grippe diagnostiziert wurde, verging wertvolle Zeit. Und die medizinische Versorgung von Gefangenen gehörte noch nie zu den obersten Prioritäten der Systemverwalter dieser Erde. José fiel Ende 2004 ins Koma und starb am 2. Januar 2005. Sein Buch wird abgerundet durch ein 30-seitiges Interview mit der Mutter Josés und der Mutter von Gabriel Pombo de Silva, einem spanischen Anarchisten und Langzeitgefangenen. Hau ab, Mensch, lässt einen Blick zu hinter Mauern in eine Welt, die sonst im Dunkel bleibt. Und das Buch sorgt mit dafür, dass sich die Schergen der Justiz nicht im Schutz der Anonymität in ihren Löchern verbergen können. Thomas Mayer-Falk, im März 2015, zurzeit inhaftiert in der JVA Freiburg in der Sicherungsverwahrung. José Tario González ist 1968 in La Coruña geboren. Fortgerissen aus bescheidener Familie kommt er mit 11 Jahren in ein Internat, von wo er zweimal flieht. Mit 14 beginnt er, kleinere Raubüberfälle durchzuführen, die ihn in 12 verschiedene Erziehungsanstalten bringen. 12-mal haut er ab, schließlich kommt er auf richterlichen Beschluss in eine schwer erziehbaren Anstalt, wo er bis zum 16. Lebensjahr verbleibt. Anschließend macht er mit Raub weiter, mit entsprechenden Gefängnisaufenthalten. Hinzu kommt Josés klassentypischer Einstieg in die Unterwelt der Drogenszenen. Mit 17 Jahren. Mit 19 muss er eine anderthalbjährige Haftstrafe antreten, die der Umstände schließlich zu einem rechtsgültigen Strafmaß von 71 Jahren und darüber hinaus geforderten 100 Jahren werden sollten. Im Mai 2003 kommt er heraus, voller Energie, sich draußen für die Gefangenen einzusetzen, doch trifft er auf eine schlechter organisierte Anti-Knast-Bewegung als erhofft. Nach der unmenschlichen Behandlung der Gefangenen muss er sich nun mit den Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft draußen auseinandersetzen. Im September 2003 wird Tario wegen mutmaßlicher Beteiligung an Raubüberfällen wieder in Haft genommen. Sein Gesundheitszustand verschlechtert sich rapide, ein Gehirnschlag wird ihm als Grippe diagnostiziert, mit Polizisten als Pflegern ans Bett gekettet, mit seinen nach dem Gehirnschlag tauben Arm, fern von den Seinen, bekommt er keine geeignete medizinische Versorgung. Nach 2 Monaten im Koma stirbt José Tario am 2. Januar 2005. Seine Mutter, Pastora Gonzales, führt seinen Kampf weiter und hält Vorträge und Lesungen in mehreren Ländern gegen die Mörder ihres Sohnes, Gefängnis, Krankenhaus und Polizei. Abertausende Menschen auf der ganzen Welt leben weiter in dunklen Löchern. Und wir können sie nicht vergessen. Sie sind lebendig, atmen, lieben und kämpfen. Wie wir. Immer wenn ich mich mit dem Text von José Tario beschäftige, kommt mir in den Sinn Bertolt Brecht. Wir, die wir den Weg bereiten wollten für Freundlichkeit, konnten selber nicht freundlich sein. Der Freundschaft, der Hoffnung, der Freiheit. Allen freien Frauen und Männern der Welt im Gefängnis. La Coruña, 27. August 1987. 4 Uhr nachmittags, es ist sonnig heiß, Sommer in Catania, einem Viertel von La Coruña. Getarnt in ziviler Kleidung nimmt eine Gruppe Polizisten ihre Position ein in der Umgebung des Wohnsitzes des Mannes, zu dessen Festnahme sie gekommen sind. Spezialisten für bewaffnete Entführungen. Sie werden ihrer Beute keine Chance zur Flucht lassen. Zur Menschenjagd bereit. Die Nachbarn waren dabei. Sie haben das Wirken der Beschützer von Recht und Ordnung mit ernsten Gesichtern verfolgt. Große Stille herrscht im Viertel. Es ist nicht das erste Mal, dass sie eine Gefangenennahme miterleben. Und sie danken Gott, dass dieses Mal keines ihrer Kinder dran war. Hier ist die Mehrheit der jungen Leute straffällig oder drogenabhängig, schlimmstenfalls beides gleichzeitig. Deshalb applaudiert niemand dem Auftritt des Gesetzes, wenigstens nicht hier. Ein Mensch ist soeben von der Karte der Gesellschaft gestrichen worden. Und seine Knochen werden ohne Zweifel in einer der fauligen und stinkigen Zellen der Gefängniskloake landen. Er geht nun den Weg in die Fäulnis, den Weg in die Hölle der zivilisierten Menschen. Es war der Anfang der Rache derjenigen, die den Mund voll der Worte Demokratie und Gerechtigkeit, die Autonomie des Individuums, den Ausbruch aus der Schafherde und aus ihren Gesetzen nicht akzeptieren, die seine Verhaftung und anschließenden Freiheitsentzug predigen. Der Staat hat ihn erzogen, zu oft wurde er brutal verprügelt von denjenigen, die mit seiner Vormundschaft betraut waren und sich das Recht herausnahmen, ihn zu strafen. Er hat sich geweigert mitzumachen, er hat seine Anarchie offen erklärt, ohne Scheinheiligkeit. Er selbst ist sich Richter und Gesetz, was sie ihm nie verzeihen werden, sie, die Ehrbaren und die Gerechten. 7 Jahre später sitzt er in einer Zelle unter den Sonderbedingungen Fies im Hochsicherheitsgefängnis von Picassent, Valencia. Diese Sonderbedingungen, aus gutem Grund als die härtesten in ganz Spanien eingeschätzt, sind 1991 von der Strafvollzugsverwaltung eingeführt worden, um die Welle der Aufstände, Geiselnahmen und Ausbrüche einzudämmen, die jenem Sommer die spanische Gefängnislandschaft verwüstete. Dort, auf brutale Weise isoliert vom Rest der inhaftierten Bevölkerung, befindet sich ein Teil der von Fies Betroffenen, von der Generaldirektion des Strafvollzugs als besonders konfliktbereit eingeschätzten Gefangene oder Spezialisten für Ausbrüche. Die Strafe von 2 Jahren 4 Monaten und 9 Tagen, wegen derer die Verhandlung stattgefunden hatte, hat sich erhöht auf insgesamt 71 Jahre Gefängnishaft. Und zurzeit wird deren Verdreifachung verhandelt. In verschiedenen Prozessen, die die Justiz wegen verschiedener Delikte gegen ihn ablaufen lässt. Wie so viele vor ihm wurde er vor die Alternative gestellt. Unterwerfung oder Rebellion? Er wählte Letzteres und das werden sie ihm ebenfalls nicht verzeihen. Die Gerechten, die Ehrbaren. Er setzt sich also mit dieser Rache auseinander, deren Anfang Jahre zurückliegt und der er allein mittels einer Flucht entkommen können wird, setzt sich auseinander mit der Unterwerfung oder mit dem Tod, der lang und grausam in ihm spielt, sich in ihm breit macht in Form von AIDS. Seine Erfahrung ist allerbestes Beispiel für die Anwendung gewisser systematischer Methoden, die vielen Menschen in regelrechte Bestien verwandelt. In den vorliegenden Seiten haben alle Gefangenen Platz, in deren Herzen immer noch Freundschaft, Hoffnung und Freiheit glänzen. Den wilden Methoden zum Trotz, denen sie in ihrer Haft unterworfen sind und die zum Großteil an der Krankheit AIDS leiden. Ihnen widmet er ausdrücklich sein Manuskript, denn sie repräsentieren den Mut von Menschen, die täglich mit dem Tod sich auseinandersetzen müssen. Diesen Mutigen, die kühn dafür kämpfen, in den Armen des einzigen Rechtes zu sterben, welches man weder wegdiskutieren noch in Ketten legen kann, in den Armen der Freiheit. »Wir sind da, Tario«, schrie mir einer der Bullen zu. Mein Leben, meine Freiheit, meine Gefühle waren von jetzt ab dem Lager der Schließer unterworfen, die die Menschen in Haft befehligen und kontrollieren. Sie waren dort Polizei, Gesetz und Richter und sie handelten mit absoluter Immunität. Ein Gefühl der Leere überflutet die Zelle und die Einsamkeit bemächtigt sich meiner. Es war die Zeit gekommen zu bezahlen. Doch bis zu welchem Punkt hatte die Gesellschaft moralisches Vermögen, das als gerecht hinzustellen? 2 Jahre, 4 Monate und ein Tag meines Lebens wegen eines simplen Raubes ohne Gewaltanwendung. Wo befand sich die Grenze des selbst erteilten Rechtes des Staates zu strafen? Wer kontrollierte jene Strafe? Und bis wohin war es legal oder human, sie zu verlängern? Ich war Träger von HIV-Antikörpern. Positiv also. Die krude und reale Bedeutung dieser Nachricht war ein schwerer Schlag für mein Gemüt. Sehr schwer für jemanden, der nur 19 Jahre alt ist. Ich wusste aber, dass mir Jammern nichts helfen würde und dass ich nun ernste Entscheidungen in Hinblick auf die Drogen und auf mein Leben würde treffen müssen. Ich würde kämpfen. Dessen war ich sicher. Ich lernte ihn eines Morgens kennen, als ich auf dem kleinen Hof des Isolationstraktes spazieren ging. Er lehnte sich aus einem Fenster, das zu den Duschen des Haupthofes führte, und rief mich: »Ey, bist du Che aus La Coruña?« »Ich bin Musta aus Bigo«, stellte er sich vor, streckte mir die Hand hin. »Pass bloß auf, hier ist alle Welt mit einem Messer bewaffnet und hat böse Absichten«, sagte er. »Hast du ein Messer?« »Ich habe keine Probleme mit niemandem«, sagte ich. »Das ist ihr egal.« »Vollkommen egal. Jeden Tag kannst du eine Überraschung erleben.« Wir redeten noch eine Weile und verabschiedeten uns dann. Seine Worte machten mich nachdenklich und ich entschied, mir ein Messer anzufertigen, während dessen, was alles passieren könnte. Ohne es zu wissen, hatte ich gerade den Menschen kennengelernt, der zu meinem engsten Freund werden würde. Manchmal findet man im schlechtesten Augenblick das Beste. Manchmal trafen wir uns auf dem Hof und redeten über persönliche Dinge, über politische Ideologie und die Zukunft. Einmal erzählte er mir aus seinem Leben, er hieß Gabriel Pombo da Silva und war, obwohl er sich als Galizier fühlte, in Deutschland geboren, wohin seine Eltern vor Jahren ausgewandert waren. Genau wie ich war er Kind von Emigranten. Sie hatten ihn mit 17 Jahren wegen mehrerer Bankraube verhaftet. Nun büßte er eine 5-jährige Haftstrafe ab und befand sich seit 4 Jahren im Gefängnis. Er gefiel mir. Eine einzigartige Zuneigung, gestellt auf dem Amboss unseres Paktes des gegenseitigen Vertrauens, begann uns in einem gemeinsamen Gefühl zu verbinden. Freundschaft. Eines Nachmittags hämmerten mehrere Häftlinge, darunter mein Freund, plötzlich an ihre Zellentüren, aus Protest gegen irgendetwas. Ich wusste nicht, worum es ging. Ein Gefangener rief mich von seinem Fenster aus. »Hey, Che, Sie schlagen Muster zusammen«, sagte er. Ich fing an, die Fensterscheiben zu zerschlagen und forderte die anderen Gefangenen rufend dazu auf, es mir gleich zu tun. »Was ist mit dir los, du schwule Ratte?« schrie einer von ihnen. »Mach das Gitter auf«, befahl der Dienstleiter einem anderen Schließer. Er aus Angst, denn aus Mut, wollte ich verhindern, dass sie in die Zelle hereinkamen. Ich schwang in jeder Hand eine Glasscherbe und drohte ihnen, wer durch diese Tür kommt, der ist ein toter Mann. »Tario«, redete der Chef der Gruppe auf mich ein, »lassen Sie die Glasscherben fallen. Machen Sie nicht alles noch schlimmer, als es ohnehin schon ist.« »Hier kommt keiner rein«, sagte ich. Sie gingen. Als sie wiederkamen, waren sie ausgestattet mit Helmen, Schlagstöcken, Schildern, Spraydosen und Handschellen. »Tario, werden Sie freiwillig herauskommen«, schrie einer durch die Tür. Sie begannen Gas unter der Tür hindurch zu sprühen. Ich versuchte dagegen zu wirken, indem ich mich über die Kloschüssel hängte und mir eine Decke über den Kopf warf. Doch das brachte nichts. Das Gas brannte in der Lunge und im Gesicht. Ich wusste nicht, dass die wirksamste Methode, einem Gasangriff zu begegnen, ist, sich flach auf den Boden zu legen und den Mund mit einem nassen Handtuch abzudecken. Es wurde mir schließlich unerträglich und nach 5 Minuten gab ich auf. »Es ist gut«, sagte ich, »ich gebe auf.« »Zieh dich aus«, schrie einer und schieb die Scherben unter die Tür durch. »Danach komm mit den Händen über dem Kopf heraus.« Als ich nackt dastand, ging die Tür auf. Ich ging hinaus, wie sie es gesagt hatten. Gleich nach dem ersten Durchschreiten der Tür versetzte mir ein Schließer, der sich hinter dem Türrahmen versteckt gehalten hatte, einen Knüppelhieb von hinten auf den Kopf. Das war das Zeichen. Und seine Kollegen machten alle mit bei dem Fest. Sie schlugen während etwa einer Minute auf mich ein. Schließlich steckten sie mich in eine leere Zelle. Ich lag mit den Händen auf dem Rücken auf dem Fußboden. Obwohl ich immer noch benommen war von den Schlägen, konnte ich hören, wie die Gefangenen, die den Mut gehabt hatten, es mir gleich zu tun, den Besuch der Schließer erhielten. Schreie, Angst und eine schmerzhafte Stille, die Abscheu und Ohnmacht herausschrie, überschwemmte den gesamten Trakt. Die Arme begannen einzuschlafen, bewegungsunfähig und ohne Blutkreislauf, wegen des Drucks der Handschellen auf die Gelenke, Ihnen folgten die Füße mit einem doppelt unerträglichen Schmerz. Die Kälte strafte meinen nackten Körper. Es war die längste Nacht meines Lebens. Niemals bescherte mir irgendeine der Nächte, die mich im Gefängnis erwarteten, einen derartigen körperlichen Zusammenbruch. Etwas Unvergessliches, was schreiend den Aufstieg des hasserfüllten Tyrannen in meinem Herzen verlangte, hiernach bestand für mich kein Zweifel mehr. Es war die Rache einer Gesellschaft, die kleinmütig diese Mittelsleute mit ihrer eigenen, effektiven Vollendung betraute. Ich wachte auf dem Fußboden zusammengekrümmt auf und machte den stoischen Versuch, mich vor meinen Henkern nicht zu entwürdigen, indem ich etwa schreiend um die Beendigung der Bestrafung gebeten hätte. Am nächsten Morgen besuchte mich der Arzt. Die Fesseln müssen ihm abgenommen werden. Gebt ihm Kleidung und ein warmes Frühstück, ordnete er an. Ich hasste diesen Bastard von ganzem Herzen. Ich hasste die Gesellschaft, hasste den Menschen insgesamt. Hasste, weil ich gelernt hatte zu hassen. Die Isolation war für die Beziehung zu anderen freien oder gefangenen Personen mit dem Tod des betroffenen Menschen gleichbedeutend. Der Isolierte musste sich seine eigene Welt schaffen, um die Einsamkeit zu überleben. Die einzige Begleitung, die kalten Wände und seine eigene Vorstellungskraft. So bestrafte die Verwaltung dienlicher Henker der Gesellschaft, die einwilligend schwieg, so schuf man sich die Kriminellen von morgen. Ich sah es inzwischen kommen. Wenn die Sitzungen in Isolation es nicht schaffen, den Willen des rebellischen Menschen zu brechen, wenn dieser sich nicht unterwarf, dann konnte sich diese Strafe bis auf ewig verlängern. Viele Menschen waren auf diese Weise in den Selbstmord getrieben worden. Im Tod fanden sie den einzigen Ausgang aus der Folter im Gefängnis. Der Trakt hatte sich in zwei Fraktionen aufgespalten. Ein Roma aus Alicante namens Mariano Torres, der typische Knastmacker, hatte neue Streitereien im Trakt angefacht. Ich hatte vorher schon Probleme mit ihm gehabt. Ich hegte eine tiefe Abneigung gegen ihn. Er hatte nämlich vor Jahren einen Freund von mir von hinten niedergestochen, mit Hilfe anderer Gefangener. Dieses Mal verwickelte er sich beim Hofgang in eine Diskussion, angefeuert von einer Gruppe Gefangener, die ihn unterstützte und forderte ihn für den nächsten Tag zum Zweikampf heraus. Mein Freund schickte mir eine Nachricht, in der er um ein Messer bat und mir erklärte, was passiert war. Er wollte sich ihm stellen. Er würde keine Chance haben, weshalb ich es ablehnte, diesen Plan. Ich sagte den anderen Bescheid, damit sie ebenfalls ablehnen würden. Ohne Messer würde er nicht kämpfen können. Meine persönliche Entscheidung war es, jenes Subjekt von dort zu entfernen, damit für die Zukunft jedes weitere Problem ausgeschlossen sein würde. Ich verschaffte mir ein Stilett. Ich schickte es über das Café in den Hof und gab Anleitungen, es in den Toiletten zu verstecken. Am Nachmittag des 12. Februar 1989 war ich in derselben Gruppe wie mein Widersacher. Ich ging den Hof mit ihm auf und ab. Mariano, sagte ich zu ihm, es kann so nicht weitergehen, wir müssen die Vergangenheit begraben, log ich ihn an. Du weißt genau, dass du, wenn du etwas gegen meine Freunde machst, mich zwingst, mich in die Angelegenheit einzumischen. Natürlich bin ich moralisch gezwungen zu verhindern, dass ihnen Schaden zugefügt wird. Es ist dein Problem, sagte er, nicht meines. Bei der Kehrtwende in Richtung auf die andere Hofseite steckte ich die Hand in die rechte Tasche und erfasste den Griff des Stiletts. Ich sah ihm in die Augen und tat so, als ob ich aufmerksam drauf hörte, was er sagte, obwohl ich nur noch hörte, wie mein Herz in der Brust heftig pochte. Auf Höhe der Tür zum Friseur verpasste ich ihm einen Stich in die Magengegend und stieß ihn auf die Tür zu, wo er zusammengekrümmt hinfiel und sich mit den Händen den Magen hielt. Andere Gefangene kamen herbei. Ich vereinbarte mit ihnen, dass niemand etwas über das Vorgefallene sagen würde, weder zu den Gefangenen noch zu den Schließern. Wir vereinbarten einen Verschwiegenheitspakt. Ich wickelte das Stilett in Plastik, warf es auf den Hof von Trakt 2, wo sie es verschwinden lassen würden. Alles war gut gegangen, aber eines nicht. Der Messerstich war zu hoch gewesen. Die Klinge war anstatt geradezu in die Därme einzudringen, nach oben abgerutscht und hatte die Hauptschlagader im Unterleib getroffen. Und ich hatte ihn umgebracht. Nach der Hofstunde brachten sie uns zu den Zellen hoch. Sie bemerkten, dass ein Gefangener fehlte und gingen hinunter, um ihn zu suchen. Und sie fanden ihn tot, wie ich es vermutet hatte. Alle, die eine Waffe tragen, innerhalb oder außerhalb des Gesetzes, setzen sich der Gefahr aus, getötet zu werden, sobald sie das Recht zu töten für sich akzeptieren. Das war das ungeschriebene Gesetz, nach dem sich die Welt seit Anbeginn gerichtet hatte. Wir wurden auf richterlichen Erlass wieder erneut isoliert. Jetzt haben wir euch, Tario, das ist doch deines. Und ihr werdet alle dafür büßen, sagte er. Ich weiß nicht, wovon Sie reden, sagte ich. Das Messer hat mir gerade einer deiner Mithäftlinge aus Trakt 2 gegeben und es klebt noch Blut dran. Und jetzt, Tario, bist du geliefert. Normalität kehrte in die Anstalt zurück. Ein Jahr vor meiner Freilassung würde ich mich nun wegen Mordes verantworten müssen. Ich zahlte einen hohen Preis für meinen Exzess. Doch tat mir der Tod jenes Mannes nicht leid. Nicht einmal fühlte ich mich unglücklich angesichts dessen, was mich nun überrollen sollte. Sie ließen mich meine Mutter über Telefon sprechen. Sie befand sich in der Schweiz zusammen mit meinen Geschwistern. Vor Jahren waren sie dorthin ausgewandert und ich erzählte ihr, dass ich einen Menschen getötet habe. Es war für sie ein schwerer Schlag, jene Worte aus dem Mund ihres Sohnes zu hören. An diesem Tag tötete ich auch in ihrem Inneren etwas. Trotz allem war sie die einzige Person, die mir echte und bedingungslose Liebe anerbieten würde. Immer. Immer und immer. Eines Morgens, ich war gerade vom Hofgang zurück, konnte ich durch ein Fenster sehen, wie eine Gruppe Gefangener dabei war, von Trakt 2 aus auf das Dach zu steigen. Sie kamen bis zu meinem Fenster und sprachen mich von Dach aus an. »Wie du siehst, wir haben die Schnauze voll von diesen Schweinen«, sagte er, »und sind hier rauf, um Forderungen zu stellen.« »Schöne Scheiße, die ihr da macht«, sagte ich. Nur 2 Stunden später fanden sich die Spezialkräfte auf dem Gelände ein. Die Genossen, die sich auf dem Dach befanden, bauten Barrikaden aus aufgeschichteten Dachziegeln, die auch als Munition dienen sollten. Beide Seiten versuchten, einen Dialog zu führen, doch man kam zu keinem endgültigen Ergebnis. »Lassen Sie von Ihrem Handeln ab, sonst sehen wir uns gezwungen einzuschreiten«, schrie der Kommandant der Gruppe von mindestens 60 Polizisten. »Fick dich ins Knie, du Arsch«, antwortete einer der Gefangenen. Die Feindseligkeiten steigerten sich weiter und wir waren ohnmächtige Zeugen der Schlacht, die sich vor unseren Augen abspielte. Unser Alltag hier hatte denselben Ablauf wie in den anderen Anstalten. Menschen gingen hin und her, Schritte, die nirgendwohin führten. Vom Gefängnis brutalisierte Menschen, die von denen getrennt worden waren, was sie am meisten schätzten oder liebten. Eine Unterwelt voll Freundschaft, voll Lüge, voll Blut, Hass, Schmerz und Repression. Das Gefängnis war die Kloake, die Müllhalde, wo die Guten und Anständigen sich der Menschen entledigten, die in der Gesellschaft Fehler gemacht hatten. Für mich war dieses Phänomen nicht neu. Ich hatte das alles zuvor im Internat und in der Entziehungsanstalt gesehen. Sie nahmen dich als Kind mit und ließen dich als Greis los. Das war Teil des Business. Der Straffällige wurde nicht verfolgt, weil er asozial war. Man entfernte etwas von der Straße, weil es störte. Wie man einen Vater aus dem Haus wirft und ihn in ein Altenheim einschließt. Die Gesellschaft funktionierte ebenso. Mehrere Monate nach meiner Ankunft bekam ich mit, dass eine Flucht vorbereitet wurde vom Krankenhaus aus. Mir sagten sie als Erstem Bescheid, worüber ich mich freute. Ein Gefangener war soeben aus dem Krankenhaus gekommen und hatte die Fenstergitter dort halb angesägt hinterlassen. Ich sprach mit einem vertrauenswürdigen Genossen und bat ihn, mir einen Messerstich in den Magen zu verpassen, sobald wir auf dem Hof waren. Du darfst mir die halbe Klinge nur hineinstecken. Verstehst du? Sei unbesorgt, sagte er. Ich übergab ihm ein Messer und wir bewegten uns auf eine der Ecken des Hofes zu, wo die Schließer in den Wachhäusern uns nicht sehen würden. Ich ergriff seine Schulter. Jetzt, jetzt, sagte ich und spannte den Bauch. Ein fester Stoß und die Klinge drang ein, ich merkte es kaum. Ich ließ meinem Genossen Zeit, sich zu entfernen und das Messer zu verbergen, lief auf die Schließer zu und schrie, man hat auf mich eingestochen. Ein anderer Gefangener, die ja von der Wirklichkeit nichts wussten, umringten mich. Ich stellte mich schwer verletzt, sie brachten mich auf die Krankenstation, wo man mir die Kleidung herunterzog und die Tiefe der Wunde maß. Er muss ins Krankenhaus, ordnete der Arzt an. Geschafft. Ich gratulierte mir. Sie steckten mich in den Saal für Häftlinge. Dort traf ich auf einen gefangenen portugiesischen Staatsangehörigen. Er erklärte mir, dieser ganze Abschnitt des Gitters ist angesägt. Es fehlt nur noch ein bisschen. In 14 Tagen sind wir durch. Es kommen noch zwei Genossen. Wir werden 2 Tage abwarten, ob sie es schaffen, eingewiesen zu werden. In der Zwischenzeit sägen wir weiter. Ungefähr um 9 hatte es ein Freund geschafft, eingewiesen zu werden und stieg in das Projekt ein. Diese Nacht arbeiteten wir ein bisschen an dem Gitter, den Rest würden wir in der kommenden Nacht durchsägen. Am nächsten Morgen erhielten wir Visite von den Ärzten. Sie zwei sind gesund geschrieben, sagte der Arzt. Stunden später befanden wir uns auf dem Rückweg ins Gefängnis. Mein aufbrausender Charakter ließ mich zuweilen hitzige Diskussionen mit einigen Gefangenen führen, die allerdings nie zu etwas führten. Meine Art brachte mir häufig solche Probleme ein. Ich war ein echter Asozialer. Im Gefängnis triffst du auf alles Mögliche. Und ich konnte nicht verhindern, einigen dieser Subjekte gegenüber Abneigung zu empfinden. Es war schwierig, in der Haft echte Freundschaft zu schließen. Doch wenn sie auftrat, konnten enorme Gefühle daraus entstehen. Das Gefängnis barg nicht nur Wüstlinge. Es gab wahrhaftige Menschen, Menschen des Wortes, ehrliche Menschen mit ihren Prinzipien, Millionäre der Würde, des Stolzes und der Rebellion. Doch im Allgemeinen herrschte zwischen den Gefangenen Kameradschaft, nicht Freundschaft. Die war den Herzen vorbehalten, die echter Liebe fähig waren, und nur denen. Im August erhielt ich den Besuch von meiner Mutter und meinen Geschwistern. Sie hatten 1500 Kilometer zurückgelegt, um mich zu besuchen. Und diese Schweine wollten uns nur eine halbe Stunde zum Reden zugestehen, durch eine dreckige Plexiglasscheibe, und ich war stinksauer. Sie sagte: "Was hast du gemacht, mein Sohn? Der Direktor ist auf mich zugekommen und hat mir erzählt, du machst ihm viele, viele Probleme und viele Sorgen." "Ich weiß nicht. Ich finde, du siehst gestresst aus." "Das ist, weil dieses Arschloch mich ankotzt", sagte ich. Jener Schmerz im Gesicht meiner Mutter war die wirkliche Strafe und nicht das Gefängnis. Ich sagte ihr nichts von meiner Krankheit. Ein Kuss auf die Glasscheibe war der Abschiedskuss. Wie viele Lippen, wie viele Männer und Frauen hatten sich auf dieses dreckige Glas gedrückt. Wie viele Botschaften der Liebe und der Zuneigung. Jene Bedingungen für fiktive Besuche waren erniedrigend und es war grausam. Und was konnte schlecht dran sein, dass zwei Befreundete sich küssten? Was konnte schädlich dran sein, dass jene Bürger, die Familienmitglieder in Haft besuchten, sie anfassen konnten, umarmen und küssen? Sie hassten uns, denn in ihren Augen waren wir der Abschaum der Gesellschaft. Wo es doch auf Erden nichts Miserableres gibt als den Beruf des Henkers. Sie, die Schließer, lebten in Angst, versteckt, und fürchteten ständig um ihr Leben. Auf der Straße hatten sie keine anderen Freunde als die anderen Schließer. Die Gesellschaft verachtete sie und sie wussten das. Und das machte sie noch schlimmer. Sie wurden böse und intolerant. Sie ertränkten jene Realität im Gefängnis, wo sie sich wichtig fühlten. Ich würde nicht mithelfen, jenes System zu genehmigen. Im Tausch gegen entsprechende Verheißungen, auch wenn das meine lebenslange Isolation bedeuten solle. In der folgenden Nacht handelte ich. Ich hatte das Geländer verlassen. Unter mir lag das freie Feld. Es fehlten nur 2 Meter bis zur wiedererlangten Freiheit. "Wenn du dich jetzt bewegst", schrien sie, "schieß ich dich ab wie einen Hund, du Arschloch." Mehrere Fluchtscheinwerfer leuchteten auf meine Position. Ich auf den Knien, auf dem Asphalt, mit den Händen auf dem Kopf, besiegt und am Boden zerstört. Stunden später wurde ich wieder in den Trakt gebracht. Ich fühlte mich mutlos wegen der entgangenen Gelegenheit. Ich hatte alles gut berechnet, aber ich hatte nicht gewusst, dass zur ersten Kontrolle eine versteckte Kamera gehörte, die ganze Brücke abdeckte, und mit Hilfe derer sie mich im letzten Moment entdeckt hatten. Und ich war angearscht. Es würde viel Zeit vergehen, bis ich wieder so eine Gelegenheit bekam. Der Gefängnisdirektor ordnete meine Isolation an, und ich ging also wieder alleine auf den Hof. Ich ging auf den Hof und sagte ihm, erinnerst du dich noch an mich? Hör mal, Che, sagte er, was hast du vor? Ohne ein weiteres Wort stürzte ich mich auf ihn und verpasste ihm mehrere Messerstiche in die Seite ohne Tötungsabsicht. Ich wollte ihm einen Schrecken einjagen, nicht mehr. Er fing an zu schreien und ich ließ ihn los. Er rannte bis zum Waschhaus, von wo sie ihn in die Krankenstation brachten, seine neue Zufluchtsstätte. Ich gab das Messer ab und ging in die Zelle zurück. Schon in der Zelle diskutierte ich mit dem Dienstleiter, der anordnete, mir einen Teil meiner Habe wegzunehmen. An deiner Stelle wäre ich ganz schön ruhig, drohte er mir. Fick dich ins Knie, du Hurensohn, sagte ich. Der einzige Hurensohn bist du hier und außerdem noch räudig, sagte er. Ja, sagte ich, du bist eine mutige Schwuchtel, so durch die geschlossene Tür. Einige Stunden nach diesem Zwischenfall kamen sie als Gruppe. Kamen in die Zelle, sie zu durchsuchen, in der ich saß. Wenigstens kamen sie mit dieser Ausrede. Sie öffneten die Tür und legten mir Handschellen an. Als ich gefesselt war, baute sich der Dienstleiter, den ich beschimpft hatte, vor mir auf. Jetzt bist du wohl weniger frech, was? Sagte er. Dieser Provokation folgte eine Reihe Fausthiebe, die ich mit einem Tritt beantwortete. Die übrigen Schließer warfen sich auf mich und machten mit bei der Schlägerei. Sie schlugen mich, bis ich am Boden war, und schleiften mich danach in die benachbarte Zelle. Dort nahmen sie mir die Fesseln ab, zogen mir die Kleidung aus und übergaben mir einen blauen Overall. Ein Rinnsal Blut lief von meiner Nase über die Lippen, das Kinn hinunter. Nackt zog ich mir den Overall an und wurde dann erneut in Handschellen gelegt. Ich weigerte mich immer, den Richtern zuzugestehen, über mich zu urteilen. Ich konnte ihnen nichts anerkennen, nicht einmal als Menschen, ihnen, die derart viele Leute in Haft schickten und denen gleichgültig war, was dort mit ihnen geschah. Sie kümmerte nicht, dass innerhalb der Mauern die in ihrer Amtsführung ach so hochgehaltenen Gesetze gebrochen wurden, ich würde mich selbst befreien oder bei dem Versuch sterben, doch ich würde die Haft nicht akzeptieren. Die Haft nicht akzeptieren, bis zum letzten Atemzug nicht. Anfang März wurde mir dann der Prozess gemacht. Aufgrund des Strafbestandes der Beamtenbeleidigung. Ich hatte aus dem Gefängnis einen Brief verschickt, in dem ich einen Richter mit dem Tod bedrohte und von ihm die Zahlung einer Revolutionssteuer von 3 Millionen forderte. Ich wurde unter schweren Sicherheitsvorkehrungen vor den Richter geführt. Auf die Frage nach dem Grund für diese Drohung antwortete ich aus Justizhass. Ich wurde zu 3 Jahren Gefängnis verurteilt. Im Gefängnis schaffte ich es, Zellennachbar von Tofi zu werden, auf der Stirnseite des Gebäudes. Von dort aus konnten wir beide die Straße sehen und gegenüber befanden sich die Verwaltungsgebäude und die offene Abteilung. Nachts gingen wir an unsere Fenster und unterhielten uns. Manchmal widmete sich mein Freund der Belagerung des Direktors und beschimpfte ihn mit Rufen über den Hof. »Ey, du Arschloch! Ich weiß, dass du mich hörst! Wir wollen besseres Essen!« Dann rief einer der Bullen vom Wachturm dazwischen: Halten Sie das Maul! Und er schrie: Fick dich, du Idiot! Am Morgen des 5. Juli brachten sie einen minderjährigen Gefangenen in den Trakt. Ein Kind. Ich wusste nicht, was er getan hatte, damit sie ihn hierher brachten. Doch als die Gruppe Schließer ihn in eine der Zellen steckte und Gas versprühte, hämmerte ich an die Tür und beschimpfte sie. »Was ist los wieder mit Ihnen, Tario?« fragte einer von ihnen. »Ein Haufen feiger Folterer ist los«, schrie ich zurück. Sie öffneten die Tür. Sie drangen mit ihren Schlagstöcken in die Zelle ein und schlugen mich, ohne mir Zeit zur Reaktion zu lassen. Dann gingen sie, nicht ohne mir vorher weiter zu drohen. Im Gefängnis ist es verboten, den anderen zu helfen oder öffentlichen Widerspruch gegen die brutalen Methoden zu äußern. Nichtsdestotrotz mussten wir Gefangene uns weiter gegenseitig helfen, wenn wir das alle mit einem Mindestmaß an Würde überleben wollten. Am Nachmittag erhielt ich unangenehmen Besuch von einem Schließer, den ich aus einer anderen Haftanstalt kannte. In jenem Gefängnis hatte er die Gelegenheit genossen, mich zusammen mit seinen Berufskollegen zusammenzuschlagen, und jetzt wollte er mich mit der Erinnerung an diese für ihn heldenhafte Tat unter Druck setzen. »Was gibt's, Arschloch?« sagte er zu mir durch das Guckfenster. »Hast immer noch nicht genug Prügel bekommen, was?« »Heute habe ich Wache, pass also auf, denn beim kleinsten Anlass kriegst du eins drauf.« Ich antwortete nicht auf diese Provokation. Eine Stunde nach diesem Besuch schlossen sie mir auf, damit ich auf dem Hof spazieren gehen konnte. In einem der Turnschuhe hielt ich ein selbstgemachtes Messer aus Eisen versteckt. Dieser Hundesohn würde seine offenen Rechnungen alle auf einmal bezahlen müssen. Auf seinem Gesicht stand das typische Mackertum jemandens geschrieben, der sich von seiner Uniform beschützt fühlt, von seiner Dienstmarke und von seinem ganzen Scheißsystem. Er wollte mir gerade etwas sagen, als meine Faust auf sein Gesicht traf, was ihn nach hinten taumeln und zu Boden fallen ließ. Ich bückte mich, ging halb in die Knie, zog das Messer aus dem Schuh. Als er sah, hielt er an, ließ den Schlagstock los, hob die Hände, um mir zu zeigen, dass er sich nicht wehren würde. Sein Gesichtsausdruck war ein Gedicht für mich. »Ruhig, Tario«, sagte er, »ruhig jetzt.« Ich ging auf ihn zu, ergriff ihn am Hemd, zwang ihn, vor mir in die Knie zu gehen. Ich stach mit dem Messer in Kopfhöhe auf ihn ein und das Messer traf auf eine seiner Hände, mit denen er vor Schreck zitternd sein Gesicht schützte. »Jetzt bist du nicht mehr so obercool, was?« schrie ich ihn an. Und ich war außer mir. »Seid ihr nur mutig, wenn ihr in der Herde vor einem wehrlosen, nackten Kind steht, was?« Ich spürte den Wunsch, ihn umzubringen. Doch ich entschloss mich nicht dazu, aus Furcht vor den Konsequenzen, die diese Tat mir einbringen würde. »Okay, du Schwein, diesmal kommst du noch davon«, sagte ich. »Falls du dich eines Tages rächen willst und es noch einmal wagst, mich zu verprügeln, dann schwöre ich dir, dass ich dich ohne Zögern umbringen werde. Ist das klar? Ist das klar?« Auf der Flucht zu sein, war wieder die einzig denkbare Freiheit für mich. Doch wohin fliehen? Wo blieb freies Land? Wo blieb freies Land, wo die Gerechtigkeit uns alle zugleichen machte und niemand andere verfolgte und einsperrte? Ich war nicht frei. Ich war nur ein flüchtiger Libertärer auf der Flucht vor dem Joch der Überwachung durch System und Gesetz. Und ich sollte nicht frei sein, solange auf dem Antlitz der Erde andere Menschen existierten, die bereit dazu waren, mich abzuschießen oder einzusperren und in Ketten zu legen. Und ich sollte nicht frei sein, solange eine kalte Gefängniszelle auf mich wartete. Damit einige ihr ekelerregendes, entfremdetes Leben führen konnten, den Kopf voll mit Konsum und anderen Komplexen, mussten andere Leute, genau genommen 40.000, in eisige Schweineställe eingesperrt überleben, ihres Lebens beraubt. Die Herren hatten sich der Welt bemächtigt und hielten sie exklusiv reserviert für sich. Die Strände waren ihre, die Straßen gehörten ihnen, die Felder der Himmel. Alles stand unter ihrer Kontrolle. Und an diesen Sachen durfte nur teilhaben, wer die herrschende Doktrin anerkannte. In Betäubung versunken, eingeschläfert von den Märchen der Politiker, lag der Wille der Gesellschaft konturlos unter einer Schicht Bequemlichkeit und Sicherheitsgefühl. Diese Leute gaben mir niemals eine Chance, und falls doch, hätte ich sie nicht akzeptiert. Ich wollte lieber mit Entrechteten, Räubern, Drogenabhängigen und AIDS-Kranken zusammenleben. Lieber als unter diesen gesichtslosen Bürgerlein mit Minderwertigkeitskomplexen. Unter dem Vorwand der jüngsten Geschehnisse in den spanischen Gefängnissen hatten sie die Fies-Sonderbehandlungen geschaffen. Betroffen waren alle als besonders gefährlich eingestuften Gefangenen, die an Aufständen, Geiselnahmen oder Ausbruchsversuchen teilgenommen hatten oder die einfach störten. Sie hatten ein Netzwerk aus Hochsicherheitsgefängnissen geschaffen, richtig gehende Bunker, in denen man uns begrub, mehr begrub als einsperrte. Man würde alle notwendigen Maßnahmen ergreifen und alles tun, um die Beschwerden der Gefangenen zu ersticken, zu zerschlagen und Ordnung und Disziplin in den Gefängnissen wiederherzustellen mit Terror- und mit Foltermethoden. Um 6 Uhr morgens stürmte eine große Gruppe Schließer in meine Zelle. Die Nachricht, dass das Ziel meiner Reise El Dueso hieß, gefiel mir gar nicht. In diesem Moment war das die schlimmste Möglichkeit. Es war ein Nest von versierten Folterern. Dort saßen die schlimmsten Schließer der Franco-Ära zusammen. Auf dem Transport hielten wir mehrere Male. Und dann geschah etwas, das ich nie vergessen werde. Wir hielten an einer Ampel und neben mir, neben uns, hielt ein Viehtransporter. Direkt in mein Fensterchen hinein, genau vor mir, blickte mich ein Kalb mit großen, dunklen Augen und leckte am Gitter seines Käfiges, das er vielleicht mit dem Euter seiner Mutter verwechselte, die nun weit weg war. Wir sahen uns neugierig an und ich fand, dass wir etwas gemeinsam hatten, sogar ziemlich viel. Beide waren wir Vieh auf dem Weg ins Schlachthaus. Nur, dass es bei ihm schneller gehen würde. Beide waren wir Opfer derer, die sich als unsere jeweiligen Herren berufen fühlten. Es war eine kleine Zelle mit einem metallischen Bett, einer Matratze, 2 Decken und einem Satz Bettlaken. Es gab ein Waschbecken, einen Holztisch ohne Stuhl und einen ebenerdigen Abort. Zwischen Gittertür und Eisentür brannte eine Glühbirne. Eine Stimme rief mich aus einem der anderen Fenster. »Wer ist da gekommen?«, fragte er. Wer bist du? Fragte ich dagegen. Zu wissen, dass ein Freund in der Nähe war, hob meine Stimmung. Ich bin José. Wann bist du angekommen? Eben gerade, sagte ich. Du machst dir gar keine Vorstellungen, José. Wir sind hier seit 2 Wochen und es ist immer noch wie am ersten Tag. Sie lassen uns nicht auf den Hof raus und wir haben keinen Besuch, nicht von der Familie und nicht von den Anwälten. Wir sind völlig isoliert und kriegen nicht einmal mit, was draußen los ist, denn es gibt keine Presse und kein Radio, gar nichts. Sie haben sich hier etwas sehr Nettes für uns ausgedacht. Und was ist mit dir? Wollte ich wissen. Sie haben die Wohnung gestürmt, in der ich übernachtet hatte. Sie haben mir nur Zeit gelassen für ein paar Mal Ficken und ein paar Bankraube. Es gab im Gefängnis keine gefährlichen Menschen. Die gefährlichen Menschen wurden gemacht. Das war ein großer Unterschied. Die Einfältigkeit dieser barbarischen Methoden stellte die Geltung und das Funktionieren dieses sogenannten Rechtsstaates bloß. Doch wen interessierte, was los war in den Gefängnissen? Niemanden, das war klar. Wo blieb die Ethik der freien Menschen? Wo die Gleichheit vor dem Gesetz? Geduckt in feigem Zynismus, Parteilichkeit, Egoismus, sie genossen es, zur Herde zu gehören, ihren Hirten Staat nennen zu dürfen und ihr Gewissen dem Mehrheitswillen. Es gab nichts Niedrigeres als das Benehmen eines feigen und bösen Schließers. Nichts, außer einer Bevölkerung, die zu feige war, ihn dafür zur Rechenschaft zu ziehen. Vor dem Abendessen nahmen sie meinem Genossen die Handschellen ab und führten sie in eine andere Zelle. Dann war ich an der Reihe. Sie gaben uns zu essen und wir unterhielten uns angeregt von Fenster zu Fenster und warfen den Möwen Fleischbrocken zu, um die gefräßigen Viecher mit lautem Schnattern balgten. Mann! Das sind verkleidete Geier, sagte ich, beeindruckt von der Gefräßigkeit der Tiere. Nein, nein, lachte er. Nein, nein, das sind ganz herzliche Geschöpfe, sagte er. Die Möwen auf dem Hof hatten sich vor Juans Fenster versammelt. Er gab ihnen am meisten zu essen. Die Möwen liebten ihn. Es schien, als ob sie ihn von uns anderen unterschieden, worüber wir uns lustig machten. »Hey, Juan, deine Möwen rufen dich«, sagten wir. Und ihm gefiel es, sie die Wesen zu nennen. Vielleicht, um ihnen einen menschlicheren Anstrich zu geben als den eigentlichen Menschen. Und in der Tat konnte weder Juan noch sonst jemand von uns sich eine Gruppe Möwen vorstellen, die eine andere ins Gefängnis sperrte oder sie Tag für Tag folterte, die ihr eine Matratze vorenthielt, eine Decke oder gar den Brief eines geliebten Wesens. Schon als Junge hatte ich eine Vorstellung vom Banditentum und fand es wunderbar. Nach dem Internat, wo ich schon Rebellion an den Tag gelegt hatte, gab es für mich nur einen einzigen Weg. Diesen. Die Vorstellung, ein richtiger Verbrecher zu sein, faszinierte mich. Für mich war dieser Beruf etwas Bewundernswertes, dem alle Welt ihren Respekt zollen würde. Zusammen mit anderen jugendlichen Straftätern nahm ich meinen Werdegang als Gesetzloser in Angriff. Und meine Freunde und ich umgaben uns mit Mädchen. Es machte Spaß und ich war weit davon entfernt zu verstehen, dass wir in einer Fantasiewelt lebten. Eine Zeit lang schien sie uns real, doch bald sollte sich diese Vorstellung auflösen und der kruden Realität Platz machen. Langsam, aber sicher löste sich die romantische Vorstellung, die wir von dieser Welt hatten, in Drogen auf. Und ich lernte, wie schäbig die Menschheit sein konnte. Viele dieser Leute, die ich für ehrbar und mutig gehalten hatte, stellten sich als simple Geizkragen und schäbige Egoisten heraus. Ihr Verhalten brachte mich auf und ich wollte mich weigern zu akzeptieren, dass alle so dachten und alle so handelten. Für mich gab es trotz allem immer noch ein anderes Motiv, das mich dazu bewog, außerhalb des Gesetzes und dieses verfaulten Systems zu leben, nämlich die Würde. Die Würde, aufrecht den Weg zu gehen, den man gewählt hat, mit allen Konsequenzen. Die Würde, sich geirrt zu haben und eigene Fehler einzugestehen. Die Würde, ein freier Mensch zu sein, der in seinem Herzen noch viel Platz fand für Hoffnung und für Freundschaft. Am 23. wurde ich 24 Jahre alt. Mein Alter betrog mich. Ich war noch ein Junge, auch wenn ich erwachsen spielte. Ich hatte einen sturen, einen aufbrausenden Charakter, vor allem, wenn ich darauf bestand, in einer Angelegenheit im Recht zu sein. Und manchmal fiel es mir schwer, meine Ignoranz einzugestehen. Doch ich sollte noch lernen. Ich sollte die für alle Menschen obligatorische Lektion in Bescheidenheit und Menschlichkeit lernen. Ich wollte, dass meine soziale Entwicklung und Emanzipation mit einer Revolution in meinem Inneren einherging, die mich zu einem besseren Menschen machte, toleranter und humaner. Der Juli kam, brachte die Sommerhitze, aber auch den Besuch meiner Mutter. Wir sprachen 20 Minuten lang. Nach ein paar auf die Glasscheibe gedrückten Küssen und dem Austausch von ein paar Blicken band man mich auf dem Rücken und brachte mich wieder in den Trakt und in die Zelle. Wie konnte ich ihr das alles erklären? Wie konnte ich ihr sagen, dass ich HIV-positiv war? Und dass mir allein der Gedanke daran, welcher Schmerz ihr mein Verlust bereiten sollte, unerträglich war. Das System begnügte sich nicht damit, uns zu ersticken und aus dem Leben auszuschließen. Es gefiel sich dabei, unseren Familien Schmerz zuzufügen und sie wie uns zu bestrafen auf grausam rachsüchtige Art und Weise. Und dann knüpfte ich freundschaftliche Bande mit einer Spinne. Einer Spinne, der ich in der Zelle Fliegen und Mücken fing und anschließend in einer Plastiktüte auf den Hof hinausbrachte. Sie hatte sich in einer Ecke des Hofes eingerichtet und ich nannte sie Spinne Thekla, zu Ehren der ruchlosen Spinne aus Biene Maya, aus einer Zeichentrickserie aus meiner leider vergangenen Kinderzeit. Eines Morgens standen mir die Provokationen einer bestimmten Gruppe Schließer bis oben. Wechselte ich zum Zählappell einige Worte mit einem von ihnen. »Du bist ganz schön mutig da auf der anderen Seite des Gitters«, sagte ich. »Vielleicht kommst du nachher mit auf den Hof, du allein, und wir tragen einen Zweikampf auf, du Schwuchtel. Und dann hörst du auf, so anzugeben«, sagte ich ihm. Du bist nichts als ein verdammter Hundesohn«, antwortete er. Nach dem Frühstück holten sie mich ab zum Hofgang. Der Schließer, mit dem ich wenige Minuten zuvor gestritten hatte, kam in Begleitung zweier anderer Schließer und eines Dienstleiters, der einen Schlagstock dabei hatte. Als ich das Gitter treten und die Kleider zur Durchsuchung ablegen sollte, behielt ich meinen ganzen Rotz im Mund. Es war richtig grüner dabei und spie ihn ihm ins Gesicht. »Das im Namen meiner Mutter«, sagte ich und fühlte mich gut und ich hatte schon seit längerem Lust dazu gehabt. Als sich die Tür öffnete, kam als erster etwas unschlüssig der Schließer herein, den ich angespuckt hatte. Und ich verstrickte mich in einen Faustkampf mit ihm. Als der Dienstleiter merkte, dass ich mich verteidigte, sprang auf das Bett und gab mir von oben seinen Knüppel. Ich versuchte, den Schlagstock zu ergreifen und ihm wegzunehmen, doch ein Faustschlag ins Gesicht warf mich an die Wand und von dort zu Boden. Ein Tritt ins Gesicht brach mir die Nase, der Knüppel sauste immer wieder auf meinen Schädel. Noch ein paar Tritte und Hiebe und ich wurde an das Türgitter geschleift. Sie banden mich mit den Händen hinter den Rücken auf das Bett. Ich war nur halb bei Bewusstsein, das Blut lief mir aus Nase und Mund. Hast du dich nie wie ein verletztes Tier gefühlt? Und am Himmel zeichnen sich die Schatten der Geier ab. Ich würde eines Tages von all dem erzählen müssen. Diese Gefühle erklären, die uns alle zu Opfern und zu Tätern machten. In der Hölle Gefängnis. Als ich mich entschloss, Hau ab, Mensch, zu schreiben, wollte ich einfach die Realität der Gefängniswelt bekannt geben und mein reichliches Wissen zum Thema aus direkter Erfahrung. Alle ins Gefängnis gesperrten Personen sind bereits auf die eine oder andere Weise verurteilt worden. Nach vielen Jahren der Isolation lernt man so einiges über die Menschen. Und es ist wahr, dass viel davon nichts als Frucht unserer eigenen Brutalität ist. Allerdings tragen diese Persönlichkeiten zweifellos Hingabe, Mut und eine unglaubliche Solidarität im Herzen. Und das wird vom Verhalten einiger nicht geschmälert. Ich kenne Männer und Frauen, die ihre Haft mit einer solchen Würde tragen, die einen staunen lässt. Gefangene mit einem so reinen Gewissen, dass viele von euch es sich für sich selbst wünschten und ich für mich. Ich habe die Gelegenheit genutzt, um euch verständlich zu machen, was ich halte von diesem verfaulten, unmenschlichen System, bar jeder Intelligenz, das ich aus ganzem Herzen verabscheue. Ich habe immer an den freien und an den unabhängigen Menschen geglaubt, nicht und niemals an die Institutionen. Ich hoffe, dass diese Erzählung dabei helfen wird, wenigstens die Hoffnung zu retten und Utopien zu ernähren. Und hoffentlich dient diese Erzählung dazu, zu verhindern, dass irgendein Kind aus einem armen Viertel, dessen Ketten bereits geschmiedet werden, die Zelle belegt, die frei wird, wenn das Gefängnis einmal meine Leiche auswirft. Du fragst mich, ob ich mich geändert habe. Ob ich mich geändert habe und was ich heute über mein Buch denke. Menschlich gesehen, als Person, als menschliches Wesen, habe ich einen Großteil der Bosheit hinter mir gelassen. Viel Hass. Ich habe gelernt, andere Gefühle zu schätzen. Ein anderes Konzept. Liebe, Zärtlichkeit, wirkliche Freiheit und Freundschaft. In dieser Hinsicht habe ich mich sehr gewandelt. Ich mache zwar immer noch viele Fehler, doch hat sich insgesamt viel für mich verändert. Während ich das Buch schrieb, dachte ich schon an etwas anderes. Ich messe ihm nicht mehr Bedeutung zu, als die es hatte und noch hat. Es ist ein wahrhaftiges Zeugnis des Strafvollzuges im heutigen Spanien und der Notwendigkeit, es zu ändern. Doch was das Wichtigste im Leben ist, die Bescheidenheit und den Mut zu haben, sich selbst anzusehen, sich zu ändern, zu versuchen, sich weiterzuentwickeln und menschlicher zu werden. Das geschieht über Liebe, Zärtlichkeit, Würde und Freiheit. Freiheit täglich neu zu erobern und zu lernen. Und ich gebe meine Rebellion nicht auf. Die Welt hat ihre Fesseln noch längst nicht abgestreift. Politik und Chefs haben sich nur abgewechselt. Wie zuvor laufen die Schafe den Weg des Hirten. Es blieben die Träume und die Leute tauschten sie gegen einen Fernsehapparat. Es blieb die Liebe und aus der Liebe machten sie ein Gefängnis. Wo ist der Weg aus diesem Sumpf der uns hinterlassenen Misere, in dem wir heute stecken? Träume mögen mir immer bleiben. Hübsche, schöne, mutige, unmoralische und freie. Ich selbst kann hier und jetzt, dies muss ich akzeptieren, nicht viel an dieser Welt verändern. Ich will aber nicht zulassen, dass diese Welt mich verändert. Allen eine anarchistische Umarmung in den Armen der Freiheit. Ich werde nicht zulassen, dass sie meine Gefühle und meine Gedanken abtöten. Ich werde nicht zulassen, dass sie meine Werte mit Lügen erdrücken. Dieser Welt weiterhin ein Rebell sein. Ich werde meine Schreie nicht verstummen lassen. Vielen Dank.